Abschnitt 2 aus Abu Telfan oder die Heimkehr vom Mondgebirge von Wilhelm Raabe. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Zweites Kapitel. Und die Erde drehte wieder einmal ihre Ostseite der Sonne zu. Die letztere ging dem, was die Menschen die alte Welt nennen, auf, und wurde es denn auf diesem nicht mehr ganz ungewöhnlichen Wege, Gottlob, auch in Europa von neuem Tag. Mit der östlichen Halbkugel aber drehte sich das Städtchen Nippenburg, welches jedenfalls recht anerkennenswert war, denn wie jedes deutsche Gemeinwesen hielt es etwas auf seine Selbstständigkeit und wusste sich somit mit Hartnäckigkeit auf seiner Stelle im alten Recht und Unrecht zu behaupten. Der Nonnenberg sank nach dem Orient hinüber, die Sonne blickte von seinem abgeplatteten Gipfel in den germanischen Frühling und jeder Vogel, welcher schon stundenlang vom Lichte gesungen hatte, konnte sich nunmehr beruhigter an sein munteres Tagewerk begeben. Dass auch die Menschheit sich sofort an ihr Tagewerk begab, braucht in Ansehung der unendlichen Lust an der Tätigkeit, welche in ihr steckt, nicht erst gesagt zu werden. Aber wichtig ist es zu wissen, dass auch das Dorf Bumsdorf, 2,5 Büchsenschuss westlich von der Stadt Nippenburg gelegen, sich von der allgemeinen Bewegung nicht ausschloss. Es war ebenfalls ein Vogelnest im Grün, dieses Dorf Bumsdorf aber weniger voll zwitschernder Melodien als voll Gebrumm und Gegrunz, Geschnarr und Geknarr, Gequiek und Gequack, Gefluch und Gepfeif, Gezeter und Gejodel, und die Sonne beschien heiter die Kirche, das Pfarrhaus, den Gutshof, das Wirtshaus und den Mühlenteich, die Wohnungen der Vollspänner, Halbspänner, Brinksitzer, Kotsassen, Häuslinge und Anbauer und das Haus des pensionierten Steuerinspektors Hagebucher, eines Mannes, der seiner wohlverdienten Ruhe in ländlich-sittlicher Abgeschiedenheit, jedoch nicht gar zu entfernt von den Annehmlichkeiten des städtischen Lebens, genoss. Der Storch klapperte auf dem Dache des Steuerinspektors, die Schwalbe bewohnte ungestört ihr Nest an seinen Mauern, den frommen Tauben war alle Gelegenheit zu einer wünschenswerten Vermehrung geboten, über der Pforte stand der biblische Spruch »Gesegnet sei dein Eingang und Ausgang«, und hinter der Tür stand der dicke Knüppel für unverschämte Bettelleute, Handwerksgesellen und fremde Hunde. Denn das Haus des Steuerinspektors war dicht an der Landstraße gelegen und seine Küchenfenster waren nur durch einen Graben von derselben getrennt. Die Front des Hauses bildete mit der Nippenburger Landstraße einen rechten Winkel und auf 3 Seiten war es von einem nicht allzu großen, aber wohlgepflegten Garten mit Gemüsefeldern, Blumenbeeten, Grasplätzen, Obstbäumen und 3 Lauben umgeben. Lebendige Hecken und stellenweise ein hölzernes Gitter zogen die Grenzen gegen die übrige Welt. Das Licht aus dem Fenster des Wohnzimmers im unteren Stockwerk der Vorderseite und das Herdfeuer aus den Küchenfenstern der rechten Nebenseite warfen im Sommer wie im Winter einen gleich behaglichen Schein in die Abenddämmerung oder die schwarze Nacht. Der Dampf des Schornsteins war so appetitlich wie irgendein Opferrauch, der je zu der unsterblichen Nase Jehovas, Jupiters oder des Gottes der spanischen Inquisition emporstieg, von welchen letzteren kirchlich-kulinarischen Darbietungen sich, beiläufig gesagt, die schöne Redensart herschreibt, dass jemand den Braten rieche. Tausende und Abertausende von müden Wanderern, die auf der Landstraße an dem Hause des Steuerinspektors vorübergezogen waren, hatten den Mann beneidet, während der Winterabend düsterer herabsank und die Schneewolken tiefer sich zur Erde senkten. Wir aber beneiden ihn an diesem Frühlingsmorgen, welcher auf die Heimkehr seines Sohnes Leonard folgte. Hund und Katze sonnten sich auf der Steinbank vor dem Hause des Steuerinspektors und der Steuerinspektor selbst rauchte nachdenklich seine Morgenpfeife auf dem mit feinem Sand bestreuten Platze zwischen seiner Tür und seinen Rosenstöcken. Die Steuerinspektorin hielt die Hand über die Augen, um nicht von der Sonne geblendet zu werden, und sah nach den Fenstern des oberen Stockwerkes hinauf. Fräulein Lina Hagebucher aber saß im Innern des Hauses auf der Treppe, hielt die Hände im Schoße gefaltet, still wie ein Mäuschen, und bewegte in ihrem Herzchen alle Wunder, die sich seit gestern Abend an ihr und dem Hause ihrer Eltern erfüllt hatten. Es ist keine Kleinigkeit, wenn ein Bruder, den man im Dienste des Vizekönigs von Ägypten gegen die Nubier gefallen glaubt, von dem man aus frühesten Kindheitsjahren her nur noch eine sehr dunkle Erinnerung hat und der allmählich in der Fantasie zu einem sehr romantischen, märchenhaften Wesen geworden ist, plötzlich auf der Chaussee von Nippenburg heranwandelt und schlimmer von Aussehen als ein Zigeuner über die Hecke in die Geißblattlaube guckt, nachdem Papa und der Mama fragt und dann entsetzlich nervös wird, unter lautem Schluchzen sein Inkognito fallen lässt und Lina beim Halse nimmt und sie abküsst, wie es ihr noch nie passierte. So war es geschehen, und Nicola von Einstein, das Ehrenfräulein aus der Residenz, welches sich auf dem Gutshofe zum Besuche oder, wie es sagte, auf Urlaub befand, und Sophie und Minchen, die beiden Bumsdorfer Ritterfräulein, konnten es bezeugen, denn sie waren alle drei bei dem Vorgange zugegen und schrien sämtlich mit um Hilfe. Der Papa und die Mama waren im höchsten Schrecken aus dem Hause hervorgestürzt, und Fräulein Nicola schrieb an demselben Abend noch die ganze Geschichte ausführlich, ihre eigenen Gefühle und die aller anderen recht anschaulich schildernd, nach der Residenz. Sie langweilte sich ein klein wenig bei ihrer Milch- und Molkenkur zu Bumsdorf und hatte jetzt zum ersten Mal da selbst etwas erlebt, was des Berichtens wert war. »Du kleines flatterndes Herz auf der Treppe, nicht wahr? Das war eine schlaflose Nacht. Hinter der dünnen Wand schluchzte die Mutter, und der Vater lief auf und ab bis zum ersten Hahnenschrei, und du weintest und lachtest durcheinander und schwebtest in dem Mirakel von Mondenaufgang bis Mondenuntergang, um dann einen kurzen, unruhigen, ängstlichen Traum davon zu träumen. Nun war es Morgen, die Sonne war aufgegangen, man brauchte sich nicht mehr an der Nase zu zupfen, um sich zu vergewissern, dass man wach sei und seine fünf Sinne sämtlich beieinander habe. Die Geschichte, welche Nicola nach der Residenz schrieb, war zweifellos wahr. Die wilden Mohren hatten den Bruder Leonard nicht erschlagen, er war heimgekehrt und schlief in der blauen Stube. Die Welt und die Zeit hatten mit einem Schlage sich geändert. Nicht das Kleinste erschien mehr so, wie es gestern gewesen war. Jeder Ton, jeder Schimmer und Schein hatten eine andere Bedeutung. Und doch, wenn Baum und Busch, der Garten und das Feld über Nacht den grünen Rock aus und einen blauen angezogen hätten, so wäre das durchaus von keiner Bedeutung und ganz und gar nicht merkwürdig gewesen. »Es ist in der Tat eine merkwürdige Geschichte«, sprach aber der Vater Hagebucher zum 13. Mal seine Pfeife in Brand setzend. »Man gibt sich alle Mühe, das Faktum mit Überlegung und Fassung zu behandeln, allein es will nicht gelingen. Mutter, nimm dich zusammen und halte den Kopf oben, sei vernünftig und wirf einem das Rechenexempel nicht noch mehr durcheinander. Heule nicht, Alte, dazu ist doch wahrhaftig kein Grund. Der Junge ist wieder da, das ist jedenfalls ein Trost, den wir fürs Erste sicher ins Haben schreiben können. Das Weitere muss sich ja wohl allmählich finden.« mein Kind, mein armes Kind«, schluchzte die Mutter. »Wie habe ich mich um ihn gehärmt, und wie sieht er aus? Mein Kind ein Sklave, zwischen einem Ochsen und einem Kamel an einem Pflug gespannt. und 10 Jahre lang nichts zu essen als saure Elefantenmilch und spanischen Pfeffer. Oh, mein verlorenes Kind, mein Leonard, mein Kind, ein schwarzer Sklave, ich fasse es nicht, ich fasse es nicht. Und dass wir ihn wieder haben, dass er oben in seinem Bett liegt, dass wir hier mit dem Kaffee auf ihn warten, das kann ich, Gott mag es mir verzeihen, noch weniger fassen. Konfus müsste es den Besten machen. Na, nur Ruhe, was hilft das Gezappel, es kommt alles zu einem Fazit, brummte der Steuerinspektor. Addieren und subtrahieren können ist zuletzt doch die Hauptsache und die Kunst hat noch keinen Menschen im Stich gelassen, man muss sie nur richtig anzuwenden wissen. Guten Morgen, Herr von Bumsdorf. Ja, wohl, es ist so, wir haben ihn wieder. Er ist heimgekommen. Gratuliere, gratuliere von Herzen, rief der Ritter, sich halben Leibes über den Zaun lehnend. Aber sagen Sie, Inspektor, trägt er denn wirklich einen Ring in der Nase? Gottlob, das doch nicht, rief die Mutter entrüstet. Schlimm genug ist's mit dem armen Kinde, aber einen solchen Jammer hat uns doch der Herr gnädig erspart. Das Frauenzimmer aus der Residenz lügt wie gedruckt und verdirbt mir meine Mädchen dazu in Grund und Boden, sprach der Herr vom Hofe. Ich bitte ganz gehorsamst um Verzeihung, Frau Inspektorin. Also ist die Geschichte von der grünen und gelben Tätowierung natürlich... »Auch erlogen«, schloss die Mama. »Schicken Sie mir nur Fräulein Nicola, Herr von Bumsdorf. Ich werde ihr meine Meinung sagen. Das arme Kind, als ob es nicht schon genug unter den Mooren und Heiden erduldet hätte.« »Die ganze Gegend auf 6 Meilen in die Runde schlägt einen Purzelbaum über diese Geschichte«, rief jetzt der Ritter von Bumsdorf im hellen Enthusiasmus. »So etwas ist ja noch gar nicht da gewesen. Kein Mensch hat es für möglich gehalten. Das geht über alle Zeitungsblätter und Romangeschichten von Eduard und Kunigunde, über den gehörnten Siegfried, die Gartenlaube und den ganzen Alexander Dümer. Hagebuche, alter Freund, Sie sind ein glücklicher Patron, und wenn es Ihnen ansteht, so vertausche ich auf der Stelle meinen Leutnant gegen Ihren Afrikaner.« »Wir haben beide in dieser Hinsicht das Fazit noch nicht gezogen, Herr von Bumsdorf«, sagte der Steuerinspektor. »Dass der Junge aber wieder da ist, ist freilich ein gutes Ding, schon der Alten wegen. Wir haben böse Nächte durchlebt diese Jahre durch, aber wer kann sagen, was wir an jetzt so zurückempfangen haben? Nun, wir wollen den angenehmen Morgen dankbarlichst genießen. Es ist gewisslich eine große Freude, wenn auch eine große Verwirrung, eine merkwürdige Konfusion. Da gehen alle 4 Spezies durcheinander, dass es einem vor den Augen schwimmt. Wenn das Exempel Kopf und Fuß haben wird, so wollen wir weiter davon sprechen.« »Es ist wahr«, sprach der Ritter, »man weiß niemals, wie Petz nach Hause kommt. Mein Leutnant hat mir auch häufig genug das Gaudium am Wiedersehen raffiniert verdorben. Na, man wird ja schon sehen, was man erleben soll, Inspektor. Jedenfalls wünsche ich immer wieder aus vollem Herzen Glück, und ich denke, es weiß ein jeder, wie ich es meine.« »Ja, das wissen wir«, sagte die Mutter Leonhards, und dann ging der Ritter von Bumsdorf, seine Roggenfelder zu besehen, und überließ die Familie Hagenbucher ihrer Aufregung und zitternden Unruhe. Der Steuerinspektor gab es auf, seine Pfeife im Brande zu erhalten. Er setzte sie fort und trug seine Irritation zu seinen Spargelbeeten. Die Mutter trug ihr klopfendes Herz in das Haus und Lina machte ihr neben sich Platz auf der Treppenstufe, und beide waren überzeugt, nie in ihrem Leben auf solche Weise gehorcht und so viel durcheinander gedacht zu haben. Wir aber, indem wir den seltsamen Wanderer, dessen Spur wir in Leipzig verloren und den wir in Bumsdorf wiedergefunden haben, um dieses Lauschen und Gedankenspiel auf der Treppe sehr beneiden, wenden uns zu ihm selber. Er lag selbstverständlich noch im Bette und man braucht eben nicht gleichfalls aus der Gefangenschaft im Tumurki-Lande zurückgekehrt zu sein, um sich mit Genauigkeit in seine Gefühle und Stimmungen versetzen zu können. Epimenides, die sieben Brüder von Ephesus, welche unter der Regierung des Kaisers Decius in die Höhle gingen und unter der Regierung des Kaisers Theodosius 155 Jahre später wieder herauskamen und zuletzt Meister Ripp von Winkel, haben uns längst befähigt, ihm in allen seinen Empfindungen gerecht zu werden. Er lag auf dem Rücken und hatte beide Hände unter den Hinterkopf geschoben. Er schnarchte und Mutter und Schwester hörten ihn schnarchen. Jetzt zuckte er, wie man von einem elektrischen Funken getroffen, und fuhr jäh links empor, meinungslos, halb erschreckt, um sich her starrend. Mit einem Seufzer sank er zurück und sah zweifelnd, ohne sich zu bewegen, auf den von der Sonne durchstrahlten Fenstervorhang. Eine Ahnung ging in ihm auf, wo er sich befinde, und allmählich, ganz allmählich wurde diese Ahnung zur sichersten Gewissheit, und die Furcht, den Dämonen der Nacht wieder einmal zum Spielzeug gedient zu haben, verschwand nach und nach. Die Lippen zitterten und es ging etwas über das verwilderte Gesicht, über die benarbte Stirn, was nichts mehr mit dem Königreich Darfur zu tun hatte. Leonard Hagebucher hatte sich aufgerichtet und horchte und rief dann: »Mein Gott, da sind ja wieder einmal die Erdflöhe dem Alten über das junge Gemüse geraten. Mein Gott, mein Gott!« Und dann sank er wieder zurück, legte beide Hände auf das geschwärzte Gesicht und dann hat er geweint, trotzdem, dass er ein starker Mann und nahe an 6 Fuß hoch war und mehr erlebt hatte als das ganze Dorf Bumsdorf und die Stadt Nippenburg dazu. Gestern war es Abu Telfan, die schwarzen Freunde mit der Peitsche aus der Haut des Rhinoceros, Moskitos, Riesenschlangen, Kopf abhacken, Bauch aufschneiden, Sumpf, Fieber, Affen und Galanegerbraten. Heute hieß es Bumsdorf, Elternhaus, deutsches Kaffeebrennen, deutscher Westwind, Spatzen, Schlafrock und Pantoffeln. Das war der Unterschied. Draußen auf der Treppe flüsterte Lina: »Horch, Mama, er regt sich, er ist erwacht.« Und beide dumme Dinger erhoben sich schwindelnd und kratzten an der Kammertür und riefen zwischen Lachen und Weinen: »Guten Morgen, Leonard!« Und Leonard rief etwas ganz Ähnliches zurück, hinzufügend, dass er in 5 Minuten bei ihnen sein werde. Darauf war es, als sei in dieser verflossenen Nacht ein neues Volkslied in einem der Schwalbennester unter dem Dachrande geboren worden und nehme jetzt seinen Flug in die Welt hinaus. Es war aber nur Fräulein Lina Hagebucher, welche singend die Treppe hinunter und hinaus in den Garten sprang und ihren Vater an den Schößen seines Schlafrocks aus seinen Erbsenfeldern hervorzog. »Er wird sogleich kommen, er wird sogleich hier sein.« »Schön«, sprach der Alte, die Brille zurechtrückend. »Es soll mich wundern, wie er bei Tageslicht aussieht, gestern in der Abenddämmerung und beim Lampenschein. Nun, wir wollen sehen.« »Das wollen wir, Papa«, rief Lina und richtete sich mit glänzenden Augen empor. »Erwacht, erwacht, erwacht«, rief Leonard seine Mutter unter der Haustür in die Arme schließend und sie küssend, gerade unter dem alten, wackeren Worte: »Gesegnet sei dein Eingang und dein Ausgang.« 3. Kapitel. Meilenweit ins deutsche Land hinein stellte sich die Umgebung von Bumsdorf auf die Zehen, um gleich dem Freiherrn von Bumsdorf über die Hecken in den Garten des Steuerinspektors Hagebucher zu gucken. Natürlich wurde der kuriose Fall auf die verschiedenste Weise angesehen, denn je nach Alter, Geschlecht und Stand ist der Gesichtspunkt des Menschen ein anderer, und man schlägt nicht auf eine und dieselbe Art die Hände über dem Kopf zusammen. Zu den seltsamsten Münzen wurde das Ding ausgeprägt und in Umlauf gesetzt. In den Gerichtsstuben und in den Wochenstuben Auf dem Markt und in den Gassen, in der Wirtsstube und in dem langen Trauerzuge, welcher dem soeben verstorbenen, uns jedoch sonst weiter nicht interessierenden Nippenburger das Geleit zum Kirchhof gab, wurde von dem Mann aus dem Tumurkilande gesprochen. Unsere Aufgabe aber ist es, vor allen Dingen Herrn Leonard Hagebucher selbst zu hören und dann erst der Welt das Wort zu geben und den behaglichen oder unbehaglichen Eindruck ihrer Meinung auf den heimgekehrten Abenteurer in Betracht zu ziehen. Also sprach Leonard Hagebucher zu seinen Eltern und seiner Schwester und tat bedeutend den Mund auf, wie es in Hermann und Dorothea geschrieben steht, wobei jedoch noch zu bemerken ist, dass die Erzählung nicht ununterbrochen fortlief, sondern durch alles, was naturgemäß einen solchen Bericht verzögern und von der geraden Straße abdrängen muss, aufgehalten, nach altem Recht des Zuhörers und des Erzählers selbst im hüpfenden Zickzack vorschritt und sich durch Tage und Wochen ringelnd hinschleppte. Selten mag wohl einem Menschen eine so günstige Gelegenheit, über seine Sünden und Laster nachzudenken und sie zu bereuen, gegeben werden, wie sie mir ganz und gar gegen meinen Willen zuteil geworden ist. Und da ihr mich wieder in eurer Mitte aufgenommen habt, ohne die alten Zerwürfnisse von neuem aufzufrischen, so will auch ich so wenig als möglich Worte über das verlieren, was ihr beiden Alten zur Genüge kennt und was das Schwesterlein Gottlob nicht weiter kränkt. Ein religierter Studiosus der Theologie konnte wahrlich kein Mann für den lieben Papa sein, und auch ich habe heute nichts mehr dazu zu sagen und werde jetzt gewiss keine Untersuchung mehr anstellen, ob jenem Schläger, welcher diese Schmarre hier über die Nase und jenen Strich durch alle Hoffnungen, Erwartungen, Voraussetzungen der Familie Hagenbucher in Betreff meiner leichtsinnigen Individualität zog, in irgendeiner anständigen Weise ausgewichen werden konnte. Ich weiß nicht, welche Fee von der Mama nicht zu meiner Taufe eingeladen wurde, aber das weiß ich, dass sie mich diesen Verstoß gegen die Höflichkeit und den allgemeinen Anstand schwer hat büßen lassen. Ich bin in einen Schlaf gefallen wie die Prinzess Dornröschen, aber es war ein Schlaf voll sehr unangenehmer, ärgerlicher Träume, und durch einen Kuss wurde ich auch nicht geweckt. Es liegt ein Dasein, welches nicht zu beschreiben ist, zwischen der heutigen Stunde und dem Jahr 1845. Es ist etwas gleich der Wirkung eines Schlages vor die Stirn, oder noch besser, die Brick scheiterte, und zerschunden und zerschlagen richte ich mich am Strande auf mit einem dumpfen Bewusstsein von der Brandung, einem Umhergreifen nach Masttrümmern und Planken, einem Ritte auf einer leeren Wassertonne und dergleichen halb unwillkürlichem Kampf mit der Gewalt und Macht des Ozeans. Ich habe eine unklare Erinnerung, dass ich meine Fähigkeiten in Hinsicht auf die mathematischen Wissenschaften und neueren Sprachen in den Zeitungen dem Publikum rühmte, dass ich den Versuch machte, als Lehrer einer Privaterziehungsanstalt mein Schicksal zu erfüllen, dass ich als Poet mich in Gelegenheitsgedichten und Wichse-Annoncen versuchte, jedoch weder durch das eine noch das andere den Lorbeer weder zu noch in der Suppe erhielt. Aus Italien habe ich mehrfach nach Bumsdorf geschrieben und Nachricht über meine Zustände gegeben. Ich war Kommissionär eines großen Hotels in Venedig, ich war Kammerdiener einer belgischen Eminenz in Rom, und in Neapel lebte ich nach der Gelegenheit des Ortes harmlos, behaglich, frei, ein Lazzarone und ein Gentleman, und habe es dem Fatum kaum Dank zu wissen, als es mich dieser paradiesischen Existenz entriss und mich Hals über Kopf in die verfängliche Weltfrage der Durchstechung der Landenge von Suez warf. Wenn ich, wie leider nicht geleugnet werden kann, ein ziemlich unreputierlicher, vagabondenhafter Gesell gewesen war, so gab mir nunmehr der Zufall Gelegenheit, meinen lieben Eltern und dem, was unser einer hier in Deutschland sein Vaterland nennt, alle Ehre zu machen. Als Sekretär des Sekretärs des Monsieur Linan Bey, Oberingenieur seiner Hoheit des Vizekönigs von Ägypten, welcher damals, das heißt im Jahre 1847, im Kontraktverhältnisse mit seiner Majestät, dem Könige der Franzosen, untersuchen ließ, ob in der Tat das Rote Meer 30 Fuß höher liege als das mittelländische, hatte ich das Vergnügen, das Interesse meiner 40 Millionen Landsleute in dieser Frage würdig vertreten zu können. Die Engländer und Franzosen schickten Fregatten, Diplomaten und Rudel von Gelehrten. Der deutsche Genius sandte mich, was jedenfalls in alle Ewigkeit ein glänzender Ruhm für Nippenburg und Bumsdorf bleiben wird. Schwindel, grunzte John Bull, welchem wenig oder nichts an dem Graben gelegen ist. Welthistorische Idee, kreischte Robert Macaire, dem bekanntlich die Mer Mediterranee von der Vorsehung zum Eigentum und Waschbecken überwiesen wurde und die Nivellements-Expedition unter den Herren Linan Bey und Bourdaloue, begab sich mit Eifer ans Werk, um die Engländer ad absurdum zu führen. Im Interesse der deutschen Bundesstadt Triest, des gesunden Menschenverstandes und meiner eigenen Stellung schlug ich mich natürlich auf die Seite Frankreichs und des Mamelucken-Zivilisateurs Mehemet Ali. Recht vergnüglich richteten wir uns im Sande zwischen Pelusium und Suez ein, trabten mit Messketten und Stangen, mit Diopterlinealen, Quadranten, Sextanten und Bussolen hin und her, rechneten und maßen, dass uns der Kopf schwitzte, und wechselten ebenso häufig unsere Haut als unser Hemd unter dem Einflusse dieser wohlmeinenden ägyptischen Sonne. Dazwischen redigierten wir Zeitungsartikel für alle möglichen europäischen und außereuropäischen Blätter, um nicht nur den Kanal, sondern auch die öffentliche Meinung in das rechte Bett zu leiten. Und da es mir gegeben wurde, dass ich in mancherlei Zungen mich verständlich machen kann, so stieg ich allmählich sehr in der Achtung meiner Arbeitgeber, was ich übrigens damals pflichtgemäß nach Bumsdorf gemeldet habe. Aber gegen das Ende des Jahres 47 waren unsere Untersuchungen leider schon beendet und Monsieur Paulin Talabot, der Präsident der Société d'Études du Canal de Suez, welcher ruhig und bequem daheim in Paris geblieben war, publizierte das Resultat zum größten Ärger der Regierung ihrer Majestät der Königin Victoria. Die alte, zimperliche Ex-Jungfer Europa saß wieder beruhigt in der Überzeugung, dass eine Durchgrabung der vielbesprochenen Landenge ihr nicht jene von großbritannischer Seite angedrohte Überschwemmung bedeute. John Bull fühlte sich sehr auf den Mund geschlagen, denn der Indische Ozean drückte mit höchstens 2 Fuß Übergewicht auf das mittelländische Gewässer. Ja, zur Zeit der tiefsten Ebbe steht sogar das Meer bei Tinné um 1,5 Pariser Fuß höher als die Wasser bei Suez. Der Kanal war zu einem unabweisbaren Bedürfnis und ein Kontrakt mit seiner ägyptischen Hoheit in Betreff der Lieferung von 50.000 Fellerleben zu einer brennenden Notwendigkeit geworden. Mit großem Triumph waren die Mitglieder der französischen Expedition auf ihrer Fregatte nach Marseille unter Segel gegangen und ich war im Sande zwischen den Pyramiden, Ibissen, Krokodilen, ich Neumonds und spekulativen Fabrikunternehmungen Mehemet Alis sitzen geblieben. Ägypter und Franken zuckten bedeutend die Achseln, als ich meine Talente zu ferneren Dienstleistungen empfahl. Man hatte mir 400 Franken aus der Kasse der Expedition ausgezahlt und so schlenderte ich ziemlich gemütlich in den Gassen von Kairo umher, ruhig in der sicheren Voraussetzung, dass mir im Falle der Not eine Stelle als polyglotter Hausknecht in einem der großen europäischen Hotels nicht entgehen könne. Letztere Vorstellung würde für einen Nippenburger Honoratioren wenig Verlockendes gehabt haben, Für mich aber hatte die gegründete Hoffnung, auf einen solchen Posten in nicht zu langer Zeit ein artiges Vermögen zu machen, durchaus nichts Stinkendes. Jedoch das Schicksal hatte es anders mit mir im Sinn. Ich war eben nicht für Lehnstuhl, Schlafrock und Pantoffeln geboren worden. Die Jahrtausende, welche nach einem bekannten Ausspruch von den Pyramiden auf die Wüste herabblicken, konnten unmöglich einen ärgern Schuft gesehen haben als den ausgezeichneten Signor Luca Mollo, genannt Semi Becco, und ich sollte die Ehre, die Bekanntschaft dieses berüchtigten Elfenbeinhändlers vom Weißen Nil gemacht zu haben, teuer bezahlen. Ich weiß nicht, ob je ein anderes Dichterwort so viele arme Teufel in den Sumpf geführt hat, als jene klassische Zeile. Nichts Menschlichem fremd. Die Leute, welche mit ihr das Leben zu bezwingen gedenken, werden zu allen Zeiten erfahren, welchen Unannehmlichkeiten sie sich durch dieselbe und in derselben aussetzen. Auch ich erfuhr es und wünsche keinem Bumsdorfer den Genuss der Menschlichkeiten, mit welchem ich vertraut geworden bin. Mit meinem Freunde Luca Mollo oder Semi Becco und einem Haufen des niederträchtigsten Lumpengesindels, über welches Allah regnen und die Sonne scheinen ließ, zog ich nach Khartum und von da weiter stromaufwärts gen Kaka, wo wir gegen Anfang des Januar 1848 eintrafen und unseren Handel mit den Leuten des Landes, den Schilluks, anfingen, welche in meinen abenteuernden Genossen an Heillosigkeit kaum etwas nachgaben. Meine Ausrüstung bestand in einer guten Doppelbüchse nebst der dazugehörigen Munition und einem Kasten voll Nürnberger Hampelmänner, welche letztere auf einem österreichischen Lloyd-Dampfer in Alexandria gelandet waren. Ich muss leider gestehen, dass ich in einem Jahre mehr Fetische in der Gegend zwischen dem Bahr el Abiad und dem Bahr el Azrek verbreitete, als die deutschen und englischen Missionäre in 10 Jahren abschaffen werden. Trotzdem aber, dass man mit uns Handel und Wandel trieb und gegen Kuhglocken, Glasperlen, Rasierspiegel und dergleichen Kostbarkeiten selbst das hergab, was der zivilisierte und sentimentalere Mensch sein Liebstes nennt, so war unser Ruf doch nicht der beste. Wir waren nach unseren Verdiensten bekannt von der Straße Bab el-Mandeh bis weit übers Sultanat Wadai hinaus. Und kein germanischer Steckbrief konnte uns schwärzer anstreichen, als wir bereits im Gedächtnis der Leute vom Nildelta bis zum Mondgebirge angeschrieben standen. So war es denn auch durchaus nicht verwunderlich, sondern einzig ein nur zu lange verschobener Akt der göttlichen Gerechtigkeit, als unserer Expedition auf einem Streifzug gegen die Magara-Neger durch einen nächtlichen Überfall plötzlich ein Ende gemacht wurde. Mit Lanzen und Keulen und Messern kamen sie über uns, als wir es am wenigsten vermuteten, um die Rechnung für dieses Mal zu quittieren, und sie bedurften keiner langen Zeit zur Auszahlung des uns von Rechts wegen Gebührenden. Der größte Teil meiner Reisegesellschaft wurde auf der Stelle totgeschlagen, und nur ein kleiner Rest wurde bis auf Weiteres ohne alle Rücksicht auf körperliche oder moralische Gefühle mit Stricken aus Aloe und Palmbaumfasern geknebelt. Das Weitere kam bald. Es zeigte sich, dass mein armer Freund Semi Becco der bekannteste und deshalb auch gehassteste unserer ganzen Bande war. Man spießte ihn, und ich kann nicht sagen, dass man ihm zu viel dadurch antat, wenn es gleich nicht angenehm war, der Exekution und dem 3-tägigen Todeskampfe des Unglücklichen zusehen zu müssen. Die Aussicht, in gleicher Weise auf einem zugespitzten Pfahl der Sonne, dem Durste und den Moskitos ausgesetzt zu werden, konnte auch mit dem Nil Humani Alienum Ameputo in Verbindung gebracht werden. Glücklicherweise blieb ich diesem Menschlichen jedoch fremd. Ich ging nur als ein Handelsartikel mit variierendem Werte von Hand zu Hand, von Stamm zu Stamm und wurde zuletzt im Schatten Djebel al-Qomris zu Abu Telfan im Turmurki-Lande, einem meiner eigenen Hampelmänner, einem glotzäugigen, grinsenden Kerl mit blauen Hosen, gelben Husarenstiefeln und einer roten Jacke, zugegeben. Tiefer war doch gewiss noch niemals ein deutscher Studiosus der Gottesgelahrtheit im Preise gesunken. Wir haben zu Anfang dieses Kapitels unsere Meinung dahin ausgesprochen, dass man Herrn Leonard Hagebucher seine Abenteuer erzählen lassen müsse, ohne ihn zu unterbrechen, ohne die Fragen und Interjektionen der Welt dazwischen platzen zu lassen. An dieser Stelle aber können wir nicht umhin, unsere Ansicht zu ändern. Der Nürnberger Zappelmeier fiel denn doch der Bumsdorfer Verwandtschaft zu stark auf die Nerven. Mit offenem Munde, zurückgehaltenem Atem saß sie da, den Erzähler anstarrend, und als sie wieder fähig war zu sprechen, rief sie: »Und dann? Und dann? Oh Gott, und dann?« »Nichts«, sagte der Afrikaner mit einer Ruhe, die in der Tat etwas gespensterhaft Unheimliches hatte. Das Licht seiner Augen schien sich wie in einem Nebel zu verlieren, seine ganze Gestalt sank zusammen, die Mutter fasste ihn laut weinend in die Arme, Lina saß mit gefalteten Händen regungslos im zitternden Gram und Schrecken, und dem Papa Hagebucher ging wieder einmal die Pfeife aus. »Nichts«, wiederholte Leonard. 20 bis 30 in einem kahlen, glühenden Felsenwinkel geklebte Lehmhütten, 150 übel duftende Neger und Negerinnen mit sehr regelmäßigen Affengesichtern und von allen Altersstufen, von Zeit zu Zeit Totengeheul um einen erschlagenen Krieger oder einen am Fieber oder an Altersschwäche Gestorbenen. Von Zeit zu Zeit Siegesgeschrei über einen gelungenen Streifzug oder eine gute Jagd. Von Zeit zu Zeit dunkle Heuschreckenschwärme, welche über das gelbe Tal hinziehen. Zur Regenzeit ein troglodyntisches Verkriechen in den Spalten und Höhlen der Felsen. Im Juni des Jahres 1849 geschah jener Überfall. Rechnet, rechnet! Zählt an den Fingern die Jahre und gebt mir ein Glas Wasser aus unserem Brunnen. Wahrhaftig, es war eine arge Hitze und sehr schwül in Abu Telfan im Tumurki-Lande. Aller Segen Gottes über den guten Mann, welcher dich befreite, mein armer Sohn, und dich uns wiedergab, rief die Mutter. Van der Moog! Van der Moog, jawohl, jawohl, er kam ins Land, junge Löwenaffen und andere merkwürdige Bestien zum Vertrieb an die europäischen Menagerien einzuhandeln, und da ich allmählich der Kategorie seiner Handelsartikel so ziemlich anheimgefallen war, so trat er kaum aus dem Kreise seines Geschäftes heraus, als er auch um mich zu falschen begann. Cornelius van der Moog, der Name steht freilich mit flammender Schrift in meiner Seele. Er kaufte mich billig und wahrscheinlich nur in einer augenblicklichen Laune, aber er kaufte mich, und das war das Wichtigste. Er gab mir Gelegenheit, auf unserem Wege durch Darfur und Kordofan durch verschiedene kleine Hilfeleistungen mich an seinen Spekulationen beteiligen zu können und wenigstens mein Reisegeld bis Khartoum zu verdienen. In Khartoum nahm sich die katholische Mission meiner an und meine Abenteuer endigten dort. Denn von hier an bis zur Mündung ist für einen Menschen, der 11 Jahre in Abu Telfan gefangen saß, der Nil kaum vom englisierten deutschen Rhein zu unterscheiden. Und das rote Reisehandbuch ersetzt die Doppelbüchse, den Revolver und das nubische Jagdmesser vollständig. Ihr sagt, dies sei Bumsdorf und ich heiße Leonard Hagebucher. Ich will es euch glauben und muss die Konsequenzen auf mich nehmen. Ende von Abschnitt 2, gelesen von Jos van Aken. Braunschweig, 10. Mai 2024.